Nun kann ich? Nehmen Sie Platz, Herr. So, bevor wir hier allerdings anfangen, sind da noch ein paar Fragen zu klären, Herr Nütze. Das habe ich erwartet, Herr Schenker. Ja, das ist gut. Mein Schreiben vom 12. April haben Sie erhalten? Durchaus möglich, dass ich das erhalten habe. Also, ging per Einschreiben und Rückschreiben raus. Den Nachweis habe ich, dass Sie es erhalten haben. Haben Sie dieses Schreiben auch gelesen? Herr Schindler. Eine ganz einfache Frage. Darauf erwarte ich eine ganz einfache Antwort. Haben Sie dieses Schreiben gelesen, ja oder nein? Herr Schindler, um jetzt nochmal, erstmal sind Sie jetzt beim Termin bei mir. Deswegen fange ich an. Ja? Also, Sie sind geladen hier heute zur Abgabe der Vermögensauskunft. Sie wissen, dass gegen Sie Haftbefehl vorliegt. Dann bitte einmal die beiden Haftbefehle raus. Auf deren inhaltlichen Richtigkeit möchte ich das ganz gerne überprüfen. Okay. Ich bitte Sie die Originale. Ich stelle Ihnen die jetzt zu, als glaube ich, der Abschrift. Die Originale bitte. Denn was nützt einem die Abschrift, wenn auf den Originalen nur die Unterschrift des Richters, der dazu bevollmächtigt ist, zu sehen ist? Okay, Herr Schindler. Hiermit stelle ich Ihnen, glaube ich, die Abschriften zu. Naja, das wissen Sie schon. Sie hiermit für verhaftet. Das können Sie gar nicht. Das haben Sie gerade gehört. Nein, das können Sie gerne der Person zustellen. Okay, hier vor Ihnen sitzt der autorisierte Repräsentant der Person. Ja. Ganz einfache Kiste. Ich habe Sie mehrfach gebeten, schriftlich, wie auch persönlich, dieses auch zu legitimieren, was Sie nicht getan haben. Ich habe Ihnen gesagt, rede ich erstmal. Können Sie gerne tun. Vorab schon mal, bevor wir hier weiterführen. Werde ich Sie belehren, dass Anfertigung, Foto, Filmaufnahmen und Tonaufnahmen wird hiermit widersprochen. Ach, das habe ich genauso getan, als Sie meine privaten Räumlichkeiten. Das können Sie vergessen. Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Aha, was haben Sie bitte mit Ihren Handlungsgehilfen gemacht, als Sie an meinen Privaträumen geklopft haben? Ne? Haben Sie es genauso getan? Ich habe dem widersprochen und es wurde trotzdem getan. Ne? Nur mal dazu. So. Hören Sie mir bitte zu. Gefertigte Tonaufnahmen ohne Einwilligungsstelle eine Straftat. Bereits angefertigte Tonaufnahmen sind von dem Problem zu löschen. Ja? Während trotz Untersagung Aufnahmen nicht gelöscht und fortgesetzt wird, die Amtshandlung abgebrochen. Also, haben Sie schon Aufnahmen angefertigt oder nicht? Dazu muss ich mich nicht äußern. So, Aufhebung der Verordnung über Maßnahme auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung. Artikel 56, Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger. Ja, ganz genau. Ich belehre Sie hierüber, dass Sie kein Beamter im Sinne des Bundesbeamtengesetzes sind. Weisen Sie sich bitte dementsprechend drüber aus. So, demgegenüber habe ich ja eine Expertise von einem Richter, genauso wie von einem Kriminalbeamten. Die Polizei von mir, dann werden wir die Haftung durchführen. Das hat so keinen Wert. Also, Herr Schindler, Gerichtsvollzieherordnung, haben wir hier alles liegen. Wir haben hier Beweise einmal vorliegen. Dann werde ich jetzt das damit abbrechen und Sie Ihnen das vor einigen. Mit welcher Begründung denn bitte? Ich habe Sie gerade verhaftet. Nee, haben Sie nicht. Das wird jetzt auch durchgeführt. So, hier haben Sie bitte die Belehrung. Ne, habe ich persönlich ausgehändigt. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Vermögensauskunft. Wenn Sie mir nicht zuhören, ist der mit der Sie haben auch mir zuhören. Bis Sie bereit sind, die Vermögensauskunft abzugeben. Das ist unter Zwang Androhung von Gewalt. Das ist Ihnen klar, ne? Androhung von Gewalt. Das ist die Androhung der Verhaftung. Ja, das ist eine psychische Gewalt. Dementsprechend ist dieser Vermögensauskunft, die ich unterschreiben soll, beziehungsweise als autorisierter Repräsentant der Person, von der Sie es verlangen, ne? Würde ich unter Zwang das genauso deklarieren. Das wird direkt sogar angefochten. Okay, das ist eine Androhung von Gewalt. Ne? So, Stellung des Gerichtsvollziehers, Oberlandesgerichtsbeschlüsse. Sie sind kein Beamter. Sie sind demnach auch nicht dazu bevollmächtigt. So, ich habe hier jede Menge Beweise vorliegen. Ne? So, Vorbehalt. Menschenrechte, Naturrechte. Bundesrecht vor Landesrecht. Herr Schindler, Ihnen muss bewusst sein, dass Sie sich hier gerade gegen international geltendes Menschenrecht gesetzt haben. Ne? Okay. In den Schreiben vom, wo haben wir es hier, vom 12. was ich Ihnen ausgehändigt habe. So, vom 12. April, Widerspruch gegen die Abgabe der Vermögensauskunft. Sind Sie nicht darauf eingegangen? Das ist ein rechtlicher Anfechtungsgrund nach BGB 123, ne, auf das Sie nicht eingegangen sind. Sie können jetzt den Kopf abwenden, wie Sie wollen. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Hier dementsprechend hatte ich hier sogar Paragraph 20 Ihres Gerichtsvollziehergesetzes, ne, der Gerichtsvollzugsordnung und allem drum und dran. Paragraph 20, kennen Sie den überhaupt, Ihre eigenen Gesetze? Der wurde aufgehoben und das seit 2012. Ne, spätestens mit 2013 hätten Sie das wissen müssen, dass Sie überhaupt gar keine Zuständigkeit mehr haben. So, ich habe das alles Ihnen schriftlich beweiskräftig zukommen lassen. Bundesverfassungsgerichtsurteile drin, gegen die Sie sich hier gerade stellen. So, jede Menge. Nichtigkeit wegen Formmangels, Schriftform, alles nicht eingehalten. Ja. Herr Schindler, ja, sämtliche Schreiben von Ihnen gegen der Staatsanwaltschaft vor. Das ist gut, das ist sehr gut. Kann sich darauf beziehen. Mhm. So, Belehrung, jeder Beamte, Amtsträger. Nein, ich würde sagen, die Fassung Süchtgefühl, die für das Status der Polizei da ist. Gerne. Und ich habe Sie ein Handy dabei, darf ich das mal sehen? Das dürfen Sie nicht sehen, das ist mein Privateigentum und da geht keiner rein. Was wollen Sie mit meinem Handy?